Ein Schiff fuhr hinaus, es gibt keine Wiederkehr. Ergriffen davon fällt mir dieser Abschied schwer. Mein Herz ging an Bord, als ich dort auf Reisen war. Ein Schmerz bleibt zurück bei dem, was dir nun geschah. Vieles von uns trägst du in die blaue Ferne. Und aus Meer und über uns Nacht und Sterne. Des Lebens. Manchmal wollen die Tränen nun jetzt vergeben. Voll Matrosen, die dich her auf dir sind gefahren. Georg Büchner gab uns eine Heimat dort auf dem weiten Meer. Dich verlieren. Wir haben erfahren, warum der siebente Mastfisch, da fehlt jetzt, was auf dein Anblick sehr. Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Wir schauten mit George Bay weit in die Welt hinein. Nach vorn ging der Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Azorn brach den Kaki anstatt Marineblau. Im Bergdeutschen Meer fuhrst du dann vom Meer in Frieden. Saß davor das leuchtende Kreuz des Südens. Dann auf jene, die brachten nicht zugrunde. Später wird jedem ein Mal gestorben. Voll Matrosen, Dede, her auf dir sind gefahren. Georg Büchner, bei uns auch ein Denkmal, seit sie am Kai fest lag. Fischersgrab sei die See, sie soll dich dort bewahren. Feuerlose Verschrottung in deinem erzwungenen Seemannsgrab.